Byzanz und die byzantinischen Goldmünzen. Der Name des Kaisers Diokletian wird seit jeher mit Steuer- und Geldschikanen in Verbindung gebracht und das Imperium erreichte unter seiner Herrschaft seinen Tiefpunkt. Ein Jahr nach seiner Abdankung übernahm jedoch Konstantin der Große die Führung des Reiches und schaffte es, das Schicksal des Reichs zu wenden, indem er wirtschaftlich verantwortungsvolle Richtlinien und Reformen einführte. Konstantin, der erste christliche Kaiser, verpflichtete sich, den Solidus ohne Münzentwertung oder Entwertung bei 4,5 Gramm Gold zu halten und begann ihn 312 nach Christus in großen Mengen zu prägen. Er zog nach Osten, gründete am Knotenpunkt zwischen Asien und Europa Konstantinopel und das Oströmische Reich, das den Solidus als seine Münze übernahm. Während Rom seinen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verfall fortsetzte und 476 nach Christus schließlich zusammenbrach, überlebte das Byzantinische Reich 1123 Jahre lang, während der Solidus zur dienstältesten soliden Währung in der Menschheitsgeschichte wurde. Das Erbe Konstantins bei der Aufrechterhaltung der Integrität des Solidus machte die Münze zur bekanntesten und anerkanntesten Währung der Welt. Der Solidus wurde schließlich als byzantinische Goldmünze bekannt. Während Rom unter bankrotten Kaisern brannte, die es sich nach dem Zusammenbruch ihrer Währungen nicht mehr leisten konnten, ihre Soldaten zu bezahlen, blühte Konstantinopel auf und florierte für viele weitere Jahrhunderte dank seiner steuerlich und finanziell verantwortlichen Haltung. Während die Vandalen und Westgoten in Rom wüteten, blieb Konstantinopel jahrhundertelang wohlhabend und frei von Invasionen. Ebenso wie Rom fiel Konstantinopel erst, nachdem seine Herrscher mit der Entwertung der Währung begonnen hatten, ein Prozess, von dem Historiker glauben, dass er unter der Herrschaft von Konstantin IX. Monomachos 1042 bis 1055 begann. Mit dem monetären Niedergang kam der fiskalische, militärische, kulturelle und spirituelle Niedergang des Reiches, der sich mit zunehmenden Krisen fortsetzte, bis es 1453 von den Osmanen übernommen wurde. Selbst nachdem die byzantinische Goldmünze entwertet war und ihr Reich fiel, existierte sie weiter, indem sie als Vorlage für eine andere Form von solidem Geld diente, das bis heute weit verbreitet ist, obwohl es keine offizielle Währung mehr ist, der islamische Dinar. Als der Islam während des goldenen Zeitalters von Byzanz aufstieg, zirkulierten die byzantinischen Goldmünzen und die ihr in Gewicht und Größe ähnlichen Münzen in den Regionen, in denen sich der Islam verbreitet hatte. Der umayyadische Kalif Abdul Malik ibn Marwan legte das Gewicht und den Wert des islamischen Dinars fest und prägte ihn 697 nach Christus mit dem islamischen Shahada-Credo. Die Umayyaden-Dynastie endete und es folgten weitere islamische Staaten. Dennoch wird der Dinar weiterhin in islamischen Regionen in den ursprünglichen Gewichts- und Größenangaben der byzantinischen Goldmünze gehalten und ist weit verbreitet. Bis heute wird er für Mitgiften, Geschenke und verschiedene religiöse und traditionelle Bräuche verwendet. Im Gegensatz zu den Römern und Byzantinern hing der Zusammenbruch der arabischen und muslimischen Zivilisationen nicht mit dem Zusammenbruch ihres Geldes zusammen, da sie die Integrität ihrer Währungen über Jahrhunderte hinweg bewahren konnten. Der Solidus, der erstmals von Diokletian im Jahre 301 nach Christus geprägt wurde, hat seinen Namen in byzantinische Goldmünze und islamischer Dinar geändert, aber er zirkuliert noch heute. 17 Jahrhunderte lang haben Menschen auf der ganzen Welt diese Münze für Transaktionen verwendet und damit die Handelbarkeit von Gold im Laufe der Zeit unterstrichen.